ARD. SWR Kultur. Feature. Es ist 5 Uhr morgens. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe ins Internet geguckt. Oh Gott, ich kann es gar nicht fassen, Julian Assange ist frei. Ich habe gerade ein Video gesehen, wie er in ein Flugzeug steigt, wahrscheinlich nach Australien, am London Stansted Airport. Oh Gott, ich kann es gar nicht glauben. If Europe is to have a future, where the freedom to speak and the freedom to publish the truth are not privileges enjoyed by a few, but rights guaranteed to all, then it must act, so that what has happened in my case never happens to anyone else. Wenn in Europa auch zukünftig das Recht, die Wahrheit zu veröffentlichen, gelten soll, dann muss gehandelt werden, damit das, was in meinem Fall geschehen ist, niemand anderem passieren kann. Julian Assange, der letzte Akt, von Soran Solomon. Roger that. We have no personnel east of our position. So you are free to engage, over. New York Times, 6. April 2010. WikiLeaks veröffentlichte gestern ein Video, das zeigt, wie ein amerikanischer Hubschrauber bei einem Angriff im Juli 2007 in Bagdad auf einen Reuters-Fotografen und dessen Fahrer schießt und tötet. Ein hochrangiger amerikanischer Militärbeamter bestätigte die Echtheit des Videos. Bei dem Angriff wurden 18 Menschen getötet. In einer Pressekonferenz im National Press Club erklärte WikiLeaks, das Video von Whistleblowern erhalten und nach Entschlüsselung des Codes gesichtet zu haben. Weiß man ja, dass Kriege immer irgendwie auch Kriegsverbrechen beinhalten. Es gibt ja nicht sowas wie einen gerechten Krieg, schon gar nicht so von den USA, diese Kriege, die sie im Nahen Osten geführt haben. Aber trotzdem hat es eine neue Qualität gehabt, wenn man auf Video das gesehen hat. Und ich weiß noch, dass ich total geschockt war. Die Art, wie da Menschen einfach so abgeknallt worden sind, Zivilisten, darunter ja auch Journalisten, von diesen amerikanischen Soldaten, die sich benommen haben, als wäre das ein Videospiel. Come on, fire! Roger. Keep shooting. Gemeinsam gegen Corona. Bitte halten Sie auf Bahnsteigen und in den Zügen möglichst den Mindestabstand ein und bedecken Sie Mund und Nase. Heute ist der 6. September 2020 und ich fliege jetzt gleich nach London. Weil morgen, also am 7. September 2020, ist der zweite Teil des Auslieferungsverfahrens gegen Julian Assange. Angela Richter, 1970 in Ravensburg als Tochter einer kroatischen Arbeiterfamilie geboren, arbeitet seit 1999 an zahlreichen Theaterbühnen in Deutschland, Österreich und Kroatien. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen und ich bin akkreditiert worden für den Prozess. Ich habe mich schon vor Wochen dafür sozusagen beworben, aber habe bisher nur eine Akkreditierung für die Videoschalte bekommen, weil es gibt nur 10 Plätze im Gericht für Journalisten. Richter zählt seit Jahren zu jenem engen Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern des australischen Internetaktivisten und WikiLeaks-Gründers Julian Assange. 5 Theaterstücke inszenierte sie zum Fall von Assange. In Hamburg bringt sie Assassinate Assange auf die Bühne. In Köln 4 weitere Stücke. Assassinate Assange Reloaded, Supernerds, Silk Road und Überleben unter Überwachung. Letzteres entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hacker und Aktivisten Jacob Applebaum. Ich hätte jetzt auch im Prinzip von Berlin aus dem Prozess folgen können, aber zum einen hatte ich ja schon längst gebucht und zum anderen gibt es noch eine kleine Chance, dass ich reinkomme ins Gericht. Und das Dritte ist, dass ich dort auch dann live mit seinen Anwälten, die ich teilweise kenne und auch anderen Unterstützern und Mitarbeitern sprechen kann. Naja, wenn ich Pech habe, dann kann ich nur über Video dem folgen, wobei das auch schon kein Pech ist, weil es sind viele Leute auch nicht akkreditiert worden für das Videolink. Die 2006 gegründete Enthüllungsplattform WikiLeaks war bis 2010 weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit geblieben. Erst mit der Publikation des Collateral Murder Videos gerät WikiLeaks über Nacht in den Fokus internationaler Medien. Wenig später stellt die Plattform weitere diplomatische und militärische Dokumente online, die sie von der Whistleblowerin Chelsea Manning erhalten hatte. Manning, die als Analystin für die US-Streitkräfte arbeitete, übergibt WikiLeaks die sensiblen Informationen aus Gewissensgründen. Im Sommer 2010 folgt die Veröffentlichung der Afghanistan-Kriegsprotokolle. Insgesamt 92.000 Dokumente. Im Herbst die Irak-Kriegsprotokolle mit fast 400.000 Dokumenten. Am 28. November 2010 schließen sich fünf große Zeitungen, The New York Times, El País, Le Monde, The Guardian und Der Spiegel, mit der Organisation zusammen und publizieren eine Sammlung von insgesamt 251.000 geheimen Dokumenten des US-Außenministeriums. Chelsea Manning wird kurz darauf von der Militärpolizei verhaftet. Und die US-Regierung leitet Ermittlungen gegen WikiLeaks und dessen Gründer Julian Assange ein. Es geht 3 bis 4 Wochen. Also es ist noch nicht definitiv festgelegt. Es werden 3 oder 4 Wochen sein, die der Prozess dauern wird. Und vielleicht, wenn er großes Glück hat, hat er in einem Jahr dann eine endgültige Entscheidung. Also wenn man Pech hat, kann es aber auch noch länger dauern. Ja, es ist sehr, sehr schwierig alles. Le Monde, 22. August 2010. Am Samstag hatte die schwedische Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass Julian Assange, ein 39-jähriger Australier, Gegenstand zweier Verfahren sei. Eines wegen sexueller Belästigung und eines wegen Vergewaltigung. Am späten Nachmittag wurde der Haftbefehl wegen Vergewaltigung aufgehoben. Die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung werden jedoch fortgeführt. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Afghanistan-Kriegsprotokolle hält sich Julian Assange in Schweden auf. Zwei Frauen aus Stockholm, mit denen er kurze Liebesbeziehungen hatte, zeigen ihn bei der Polizei an. Sie fordern, dass die Behörden Assange zu einem HIV-Test zwingen, da er sich laut ihrer Aussage weigerte, beim Sex Kondome zu benutzen. Assange selbst vermutet, dass hinter den Vorwürfen ein Vorwand steckt, mit dem Plan, ihn in Schweden festzunehmen, um ihn an die USA auszuliefern. Er flieht nach London. Dort wird er verhaftet und für einige Tage in Untersuchungshaft gehalten. Nach 9 Tagen im Wandsworth-Gefängnis trat der Assange unter einem Blitzgewitter von Fotografen und grellem Scheinwerferlicht aus dem großen Bogen des Royal Courts of Justice hervor. Assange, der müde wirkte, in dem dunkelblauen Anzug und dem weißen Hemd, der während der 3 Gerichtsauftritte in den letzten 10 Tagen getragen hatte, verließ London am Donnerstagabend in Richtung Ellingham Hall, einem Landsitz im Osten Englands. Dort musste er gemäß den Kautionsauflagen jede Nacht verbringen und sich umfangreichen Überwachungsmaßnahmen unterziehen. Sehr geehrte Gäste, aufgrund geltender Schutzbestimmungen bitten wir alle Fluggäste und Mitarbeiter, die Mund- und Nasenbedeckung zu tragen und die Hygienebestimmungen einzuhalten. Zum ersten Mal getroffen habe ich Julian Assange zu einer wirklich etwas kuriosen Gelegenheit. Und zwar war das, glaube ich, 2011. Der schwedische Fall war schon voll am Laufen und Mastercard und PayPal hatten eine Geldblockade gegen die installiert, sodass sie, ich glaube, die hatten sogar 1 Million Euro Spendengelder angesammelt in der Zeit. Und das Geld wurde aber eingefroren und sie kamen nicht mehr ran. Lunch mit dem Staatsfeind. Der Internetaktivist Julian Assange und der slowenische Philosoph Slavoj Žižek sind Superstars des linken Establishments. Weil WikiLeaks in Geldnöten ist, versteigerten die beiden über die Plattform eBay ein gemeinsames Mittagessen in London. 1.600 Euro habe ich dann bezahlt dafür. Und genau, und das war der einzige Weg gewesen, an ihn ranzukommen für mich. Ich wollte eben unbedingt dieses Interview mit ihm machen für das Theaterstück. Und dann Ja, es war eine wirklich komische Runde von Leuten. Die kamen auch alle in Abendkleidung an, also mit Cocktailkleidern und so. Und ich hatte nur Jeans und T-Shirt an, weiß ich noch, dass es mir ein bisschen unangenehm war, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das so festlich ist. Julian Assange hatte einen Anzug an und dann war das, glaube ich, ein 5-Gänge-Menü, was wir da gegessen haben mit denen. Und jeder konnte, hatte die Möglichkeit zu sprechen mit ihm. Das war der Erstkontakt und da hatte ich eben zu der Gelegenheit erzählt, dass ich vorhabe, das Theaterstück zu machen und so weiter, und hatte aber danach wirklich nicht den Eindruck, dass daraus was wird, weil ich dachte, mein Gott, der hat wirklich andere Sorgen und steht unter Druck. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Theaterstück macht in Deutschland. Am 30.05.2012 entschied das höchste britische Gericht, dass Julian Assange nach Schweden ausgeliefert wird, wo er im Sommer 2010 zwei Frauen sexuell belästigt haben soll. Er ist an dem Tag, wo er mit mir den Termin hatte, ist er in die Botschaft gegangen und hat den ausfallen lassen. Also ich bin auch wieder total umständlich mit dem Zug nach Kent gefahren, mit meinem Mitarbeiter, einem Videokünstler. Und dann kamen wir endlich in dem Haus an, in dem er damals untergeschlüpft war. Und dann ist er praktisch vor unserer Nase mit einer schwarzen Perücke und dunklem Make-up weggegangen. Später hat er sich bei mir entschuldigt und meinte, er musste den Termin mit mir wahrnehmen, weil sonst wäre aufgefallen vielleicht, dass er etwas vorhat. Also ich war sozusagen an dem Tag Tarnung und ich war auch ein bisschen sauer, aber gleichzeitig, als ich dann erfahren habe, was er gemacht hat, fand ich das in Ordnung. Und vor allem hat er sozusagen das mehr als wieder gut gemacht später. Also ich habe ja dann im Prinzip unbegrenzten Zugang gehabt zu ihm in der Botschaft über viele Jahre und habe ja im Prinzip drei Theaterstücke daraus gemacht. Im Juni 2012 flüchtet Julian Assange in die ecuadorianische Botschaft in London. Im August desselben Jahres gewähren ihm die ecuadorianischen Behörden Asyl. Er ahnte nicht, dass er dort die nächsten 7 Jahre verbringen wird. Ich habe Julian Assange das letzte Mal gesehen, im Dezember 2018. Und er ist 4 Monate später dann, also nachdem ich ihn besucht habe, ist er etwa 4 Monate später, also im April, dann verhaftet und rausgetragen worden aus der Embassy. Und dieser letzte Besuch war wirklich ganz schlimm, weil er zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, und ich habe ihn ja wirklich sehr regelmäßig besucht, meistens in Abständen von 3 bis 4 Monaten so über die 7 Jahre, die er da war. Da war ich wirklich geschockt darüber, wie er halt aussieht und in welchem Zustand er war. Das war wirklich ganz schlimm. Ich habe auch wirklich, als ich rausgegangen bin, dann nach 2-3 Stunden, habe ich wirklich geweint, weil ich mich das so mitgenommen hat. Im Laufe der Zeit hat er nie so einen starken Abfall gehabt wie da. Das Vereinigte Königreich verhaftet den Mitbegründer von WikiLeaks, Julian Assange, nachdem Ecuador ihm das diplomatische Asyl entzogen hat. Jener Julian Assange, den die Londoner Polizei an diesem Donnerstag aus der ecuadorianischen Botschaft trug, hatte wenig mit dem Mitbegründer von WikiLeaks zu tun, der vor 7 Jahren stolz vom Balkon des Gebäudes aus die Mächtigen der Welt herausforderte. Am 11. April 2019 dringen britische Polizisten in die ecuadorianische Botschaft ein und nehmen Julian Assange fest. Er leistet keinen Widerstand. Unmittelbar danach verurteilt ihn ein Gericht zu 50 Wochen Gefängnis, weil er 2012 durch seine Flucht in die ecuadorianische Botschaft gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte. Im Juni 2019 stellen die USA einen offiziellen Auslieferungsantrag an Großbritannien. Nachdem Assange eine 50-wöchige Haftstrafe verbüßt hat, bleibt er in der Hochsicherheitsanstalt Belmarsh eingesperrt. Dort wartet er auf die Entscheidung, ob er an die USA ausgeliefert wird oder nicht. Die britischen Behörden lehnen seinen Antrag auf Freilassung gegen Kaution ab. Im Falle einer Auslieferung an die USA droht Assange eine Haftstrafe von 175 Jahren. Ich bin gestern wieder zurückgekommen aus London, wo ich ja vor Gericht gewesen bin, am ersten Tag sozusagen mir angeschaut habe. Ich habe auch gesehen, wie Julian Assange mit einem Van vor Gericht vorgefahren wurde. Mein Eindruck von der ersten Woche ist, dass eigentlich die Verteidigung sehr gute Argumente hat, um Julian Assange erstens als Journalist darzustellen und auch, ja, sagen wir mal, auf einer ethischen Ebene sozusagen aufgezeigt worden ist, wie wichtig diese Enthüllungen waren. Und gleichzeitig fand ich es erstaunlich, dass sozusagen die Anklage versucht hat, die Zeugen zu verunsichern, indem sie ihnen sozusagen überhaupt ihre Kompetenz versucht haben abzusprechen. Ja? Und die sind dann sehr ad hominem gegangen, haben versucht, die durcheinander zu bringen, indem sie auf Details eingingen, die fast unmöglich waren für jemanden, der, weiß ich nicht, 3 Tage vorher, weiß ich nicht, 2000 Seiten zum Lesen gekriegt hat, zu sagen, ja, aber an diesem Punkt müssen sie jetzt genau wissen, wo was steht. Also das ist mein Fazit der ersten Woche. Hallo? Hey! Ah, okay, komm hoch. Do you still know the number? It's 0709. Hello, how are you? Wash hands and then. We kind of neglected the masks, but I think there is a lot of air moving here, so. So, to wash hands. Yeah, you can go to the bathroom? Yes. Anfang Herbst 2020 besucht Renata Avila, eine der Anwältinnen des Verteidigungsteams von Julian Assange, Angela Richter in Berlin. Die Guatemaltekin ist Menschenrechtsanwältin, spezialisiert auf geistiges Eigentum und Technologie. Renata Avila und Angela Richter gehören zu einer Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die im Februar 2016 die europäische Partei Diem25 mitgegründet haben. Diem steht für Democracy in Europe Movement. Zu der Gruppe gehören auch der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis und der kroatische Philosoph und Schriftsteller Srećko Horvat. Sie alle verbindet die Unterstützung von Julian Assange. It's a very difficult situation because of Corona. Of course, it's the perfect excuse to go back to the bad situation that he was into before. Die Situation ist wegen Corona äußerst schwierig und das dient ihnen als Vorwand, Julians ohnehin schlechte Haftbedingungen weiter zu verschärfen. Strengere Einschränkungen, mehr Überwachung, Isolation, keine Besuche, 23 Stunden in der Zelle. Ihm wird die Kaution verweigert, ein Skandal. Er hat nur eine Stunde außerhalb der Zelle, in der kann er wählen zwischen Duschen, Telefonieren oder der Nutzung des Computers, um Nachrichten zu verschicken. Das ist Folter, meiner Meinung nach. Während die sogenannten Verteidiger der Meinungsfreiheit straflos zusehen und schweigen. And it is done with complete impunity and silence of people who claim to defend free speech. I'm really angry what journalists did to him in the last 10 years. They followed it. In den letzten 10 Jahren gab es keinen Artikel über ihn, egal zu welchem Thema, in dem nicht erwähnt wurde, dass er wegen Vergewaltigung angeklagt sei. Wie Goebbels schon sagte, eine Lüge kann so oft wiederholt werden, bis sie zur Wahrheit wird. You have to repeat a lie so often until it becomes the truth. Ich bin Anwältin, ausgebildet in Guatemala und weiß, dass solche Fälle nicht unter Anwendung des Gesetzestextes gewonnen werden können, sondern mittels Politik. Es benötigt eine politische Bewegung auf der Straße, um ihn freizubekommen. Das Gerichtsverfahren gegen Julian Assange, in dem über seine Auslieferung an die USA entschieden wird, ist für den 4. Januar 2021 angesetzt. Für den Prozess wurde nur einem kleinen Teil der Journalistinnen und Journalisten Zutritt zum Saal gewährt. Zusätzlich wurden einige Online-Akkreditierungen vergeben. Denjenigen, die den Prozess per Video verfolgen können, ist es strengstens untersagt, Bild- oder Tonaufnahmen zu machen. Also es sind jetzt noch 3 Minuten vor 11, beziehungsweise 10 London-Zeit. Bisher ist nur das gleiche Bild zu sehen, immer noch. Aha, jetzt kommen langsam Leute rein. Ich glaube, ich sehe jetzt die Ankläger, dass sie in den Raum kommen. Ich glaube, ich kann jetzt auch einen Mitarbeiter von WikiLeaks erkennen und die Verlobte von Julian. Es ist jedoch erlaubt, dass eine beim Prozess akkreditierte Person mit eigenen Worten wiedergibt, was sie hört und sieht. Aha, jetzt hat die Kamera geschwenkt auf den Platz der Richterin, aber sie ist noch nicht da. Vermutlich wird sie jetzt aber reinkommen. Die Kamera zoomt jetzt durch den ganzen Raum. Ja, so langsam kommen die Anwälte und Ankläger rein, nehmen Platz. Angela Richter sitzt in dem Moment vor einem Bildschirm in Berlin-Prenzlauer Berg. Eine Teetasse und ein Notizblock vor sich, als der Angeklagte in den Raum geführt wird. Aha, jetzt kommt Julian Assange rein mit einem Wachmann hinter ihm. Er schaut sich selber jetzt in dem Raum um und ich glaube, er versucht, mit den Anwälten durch die Scheibe zu sprechen. Jetzt stehen alle auf, weil wahrscheinlich die Richterin rankommt, aber man kann es nicht erkennen, weil die Kamera ist eigentlich im Augenblick nur auf Julian Assange. Er soll jetzt aufstehen und seinen Namen sagen und sein Geburtsdatum. Er schaut sich um, er schaut nach oben und hat die Hände zusammengefaltet. Die Richterin fasst jetzt nochmal alles zusammen, also die Vorgänge zwischen Chelsea Manning und Assange, wie sich das angeblich abgespielt hat. Sie liest aus den Akten vor, die sie bekommen hat von der Anklage und von den Verteidigern. So wie sich das jetzt anhört, bereitet sie schon vor zu sagen, dass sie der Auslieferung stattgeben wird. Wow, sie hat gerade gesagt, dass seine Auslieferung nichts Außergewöhnliches wäre, auch für seine Kinder und seine Verlobte und seine Familie. Das wäre ja nichts out of the ordinary, ja? Und es gäbe überhaupt kein Public Interest, hat sie auch betont, in dem, was er veröffentlicht hat. Also es ist vollkommen irre eigentlich. Also eigentlich geht sie noch weiter als die Ankläger. Es ist unglaublich. Sie hat keine Zweifel, dass er in den USA einen fairen Prozess bekommen wird. Die Kamera ist jetzt wieder auf Julian Assange gerichtet. Der schaut einfach auf den Boden und sieht sehr angespannt aus. Jetzt geht es um seine Gesundheit. Sie hat akzeptiert, dass er eine schwere Depression leidet. Vielleicht kriegt sie jetzt die Kurve, ihn sozusagen nicht auszuliefern, weil er krank, psychisch krank ist. Also darauf scheint es jetzt gerade. Ich glaube, sie hat ihn freigelassen wegen seiner psychischen Probleme. Sie sagt gerade, dass die USA 14 Tage haben, um dagegen in Berufung zu gehen. Wow! Ich glaube, sie hat auf dieser Basis von psychischer Krankheit ihn gerade abgelehnt, ihn auszuliefern. So habe ich es verstanden. Ja, sie hat es abgelehnt, wegen der Gefahr, sich umzubringen. Das ist so überraschend, weil sie hat alle Argumente vorher gebracht, dass er eigentlich ausgeliefert werden müsste. Oh Gott, das ist unglaublich. Ich kann es nicht glauben. Zwei Tage nach der Entscheidung, dass Julian Assange wegen Suizidgefahr nicht an die USA ausgeliefert werden könne, lehnt Richterin Vanessa Baraitza den Antrag seiner Anwälte auf Freilassung gegen Kaution ab. Assange bleibt bis auf Weiteres in Haft. Do you know the number? 0709. Jetzt haben es alle gehört. Jacob Applebaum, ein Hacker, Journalist und früherer Mitarbeiter von WikiLeaks, deckte 2013 auf, dass der US-amerikanische Geheimdienst NSA das Handy der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel abhörte. Applebaum hat für Theaterprojekte zu WikiLeaks auch mit Angela Richter zusammengearbeitet. Yes, I recall we did three things. Yeah. And it was really intense because I was living in Berlin at the time and then taking the train. Ich erinnere mich, dass wir zusammen drei Projekte gemacht haben. Es war eine sehr intensive Zeit und auch eine Art Kulturschock für mich. Ich konnte mit Personen arbeiten, die zur Spitze der deutschen Theaterwelt gehören, mit starken Persönlichkeiten und wirklich interessanten Schauspielerinnen und Schauspielern, obwohl ich kaum Deutsch sprach. Yeah, you were very freshly here. Yeah, I was like, as we would say, fresh off the boat. Ja, ich war gerade erst in Deutschland angekommen. Es ging mir damals nicht gut, nachdem ich drei Jahre lang von den Behörden intensiv ins Visier genommen wurde. In diesem Zustand arbeitete ich also im Theater mit Angela. Ich war extrem paranoid, nervös und fühlte mich unwohl. Und dann sollte ich auch noch auf die Bühne. nervous, very uncomfortable. And then of course it's like now my job is to get up on a stage. Meine damalige Partnerin spielte ebenfalls eine Rolle in dem Stück. Sie wurde auch überwacht und litt stark unter dem Druck. Immer wenn wir verreisten, nahmen mich die Behörden entweder im Flugzeug, von der Fluggastbrücke oder im Zollbereich fest und wollten meiner Freundin einreden, dass ich nicht existiere. In unseren Stücken brachten wir all das zum Ausdruck. Wir spielten Assassinate Assange und zwei Aufführungen von Leben unter Überwachung. Genau, Überleben unter Überwachung. Unser Ziel war es, dass das Publikum absolut nicht wusste, was real und was inszeniert war. Es ging uns nicht um Unterhaltung, sondern um Katharsis. In terms of the experience of the theater performance. So this was not entertainment, but catharsis. Assange ist überall. Der Fall des inhaftierten WikiLeaks-Gründers Julian Assange entscheidet darüber, ob die Pressefreiheit in Europa und den USA noch etwas wert ist. Davor warnt das Magazin Der Spiegel im Juli 2021. Und der Vorsitzende von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, Christoph Mier, ergänzt: Die Verfolgung von Julian Assange betrifft uns alle. Egal, ob man ihn Journalist nennt oder nicht. In den USA würde er für seinen Beitrag zu Medienberichten von großem öffentlichem Interesse bestraft werden. Was schwerwiegende Folgen für die Pressefreiheit auf der ganzen Welt hätte. Heute ist der 25. Oktober 2021 und ich bin in London. Die letzten zwei Tage gab es hier Anhörungen. Interessant daran war an diesen Anhörungen, dass sich die Ankläger bemüht haben, nachzuweisen, dass Assange zum einen fit genug ist, sowohl psychisch als auch physisch ausgeliefert zu werden und dann auch noch bestimmte Zusicherungen im Nachhinein jetzt gegeben haben, dass er in den USA fair behandelt wird. Der Rechtsstreit um eine mögliche Auslieferung Assanges an die USA geht im Herbst 2021 in die Berufungsverhandlung. Ziel der Anklage ist es, vor dem High Court die Entscheidung aufzuheben, dass Julian Assange aufgrund von Selbstmordgefahr nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Angela Richter ist für den Gerichtstermin nach Großbritannien gereist, musste die Verhandlung aber außerhalb des Gerichtssaals mitverfolgen. Ich habe Julian Assange auf Video gesehen und war sehr geschockt, weil er diesmal anders als sonst vor Gericht, wo er eigentlich einigermaßen in Ordnung aussah, also zwar abgemagert und physisch angeschlagen, aber diesmal saß er da vor der Kamera, er war auch nur 20 Minuten zu sehen etwa. Er hatte ganz lange Haare, die ihm ins Gesicht fielen und konnte den Kopf kaum hochhalten, also immer wieder fielen ihm die Augen zu und er kippte zur Seite. Er sah wirklich aus, als hätte man ihn auf Drogen gesetzt. Also es war ziemlich erschreckend und alle, die das gesehen haben, waren entsprechend schockiert von seinem Anblick. Die Entscheidung wird, glaube ich, irgendwann im Dezember fallen, glaube ich, in ein paar Wochen. Parallel zu den Verhandlungen vor dem High Court im Oktober 2021 wird ein alternativer Prozess namens Belmarsh-Tribunal in London veranstaltet. Das Belmarsh-Tribunal ist benannt nach dem Gefängnis, in dem Julian Assange festgehalten wird. It is my great honor to open and chair the Belmarsh-Tribunal here at Church House, at the center, at the heart of Westminster, at a place where the meetings of the Parliament of the United Kingdom were being held during World War II. And also a place where the first meeting of the UN Security Council was held. Es ist mir eine große Ehre, das Belmarsh-Tribunal hier im Church House zu eröffnen, im Herzen von Westminster, an einem Ort, an dem während des Zweiten Weltkriegs die Sitzungen des Parlaments des Vereinigten Königreichs abgehalten wurden und an dem auch die erste Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen stattfand. Die informelle Gerichtsverhandlung wird von einer Gruppe linker Aktivistinnen und Aktivisten organisiert, um darzulegen, dass Assange als Journalist gehandelt hat und es daher keine Grundlage für den Strafprozess und seine Auslieferung in die USA gibt. Initiator des Belmarsh-Tribunal ist der kroatische Philosoph und Schriftsteller Srećko Horvat. What and whom are we putting on trial? Wen und was stellen wir vor Gericht? Die Verbrechen, die von den westlichen Regierungen begangen wurden, von den Vereinigten Staaten, vom Vereinigten Königreich, Australien, Schweden. Von Kriegsverbrechen über Einschränkung der Meinungsfreiheit von Journalisten und Zivilisten bis hin zu Verbrechen gegen Verleger wie Julian Assange. Wir sind heute hier, damit Folter, geheime Morde und Überwachung nicht vergessen werden und vor Gericht kommen. Heute ist der 11. Dezember und es gab wieder eine schlechte Nachricht in Bezug auf den Assange-Prozess. Das Gericht in London hat gestern das Auslieferungsverbot aufgehoben. Seine Anwälte haben noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, und das muss aber erstmal erlaubt werden. Also es ist wahnsinnig niederschmetternd für mich, insbesondere weil heute die Daily Mail gemeldet hat, dass Julian Assange im Oktober einen Schlaganfall erlitten hat. Und jetzt im Nachhinein erklärt das auch, warum er damals vor Gericht so wahnsinnig schlecht aussah und immer wieder zur Seite gekippt ist. Also die Augen fielen ihm zu. Ich habe gedacht, es liegt nur daran, dass er ja so viel Psychopharmaka bekommt. Und das ist natürlich besonders grotesk im Hinblick darauf, dass die Anwälte in dem Moment seine Gesundheit gepriesen haben und seine Fähigkeit, deswegen in die USA ausgeliefert zu werden, während er einen Schlaganfall hat. Also absurder wird es wirklich nicht mehr und zynischer. Und mich ärgert es, dass offenbar diese Information erst jetzt, nachdem das Urteil gesprochen wurde, überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt, weil sicherlich hätte es zumindest in der Öffentlichkeit eine andere Wahrnehmung gegeben, hätte man das sofort erfahren. Heute ist der 24.01.2022. Ich bin gerade in Frankfurt gelandet und von hier fliege ich nach Zagreb. Und deshalb kann ich leider nicht live den Urteilsspruch heute verfolgen. Und ja, bin jetzt auf dem Weg zu meinem Gate. Ein britisches Gericht hat entschieden, dass der WikiLeaks-Gründer Julian Assange gegen die Entscheidung, die seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten erlauben würde, Berufung einlegen kann. So, das Urteil ist gefallen. Und es ist leider nicht ganz klar, was es bedeutet. Also es bedeutet zumindest keine sofortige Auslieferung. Ja, ich bin sehr konfus noch und hoffe, dass ich es bald verstehen werde, was das genau heißt. Es sind keine ganz schlechten Nachrichten, aber es sind auch keine guten Nachrichten. Im Grunde genommen bleibt alles, wie es ist. Assange wird weiter in Belmarsh gefoltert auf unbestimmte Zeit. Historisches Vorbild für das aktivistische Belmarsh-Tribunal ist das sogenannte Russell-Tribunal, das in den 1960er Jahren von den Philosophen Bertrand Russell und Jean-Paul Sartre initiiert wurde. Der Fokus des Russell-Tribunals war die Offenlegung der Verbrechen der US-Streitkräfte im Krieg in Vietnam. Wie das Russell-Tribunal hat auch das Belmarsh-Tribunal eine rein moralische und symbolische Funktion, da es über keine rechtlichen Mittel zur Durchsetzung seiner Beschlüsse verfügt. Für das zweite Belmarsh-Tribunal reist Angela Richter nach New York. Ich habe im Flugzeug witzigerweise zufällig in Amsterdam Srećko Horvat getroffen. Und wir haben noch, während wir hingeflogen sind, darüber spekuliert, ob Putin in die Ukraine einmarschiert. Er hat gedacht, dass es nicht passieren wird. Aber tatsächlich, als wir in New York gelandet sind, ist gerade der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Und das war dann auch natürlich Thema unter den Teilnehmenden am Tribunal, ob man den Krieg jetzt direkt mit thematisiert, weil es ging ja eigentlich vor allem auch um die NATO und die US-Verbrechen, die Julian aufgedeckt hatte, und Guantanamo und so weiter. Und, aber ich habe dann gesagt, dass wir es auf jeden Fall thematisieren müssen, weil es hätte ja keinen Sinn gemacht, das wäre der Elefant im Raum gewesen. Und deshalb haben wir dann auch alle ein bisschen, ja, wir haben unser Konzept geändert und die Ansprachen. Ich bin dann abgewichen von meiner vorbereiteten Ansprache und habe dann improvisiert. We in the West always think that, at least for us, human rights are guaranteed. Im Westen sind wir davon überzeugt, dass Menschenrechte zumindest für uns garantiert sind. Ich habe mein ganzes Leben mit dieser Annahme gelebt. Aber was ich durch den Fall von Assange gelernt habe, ist, dass ich sie nicht brauche. Ich nutze die Menschenrechte nicht, weil ich nie in der Situation war, die Macht herauszufordern. Diese Menschenrechte existieren aus einem einzigen Grund: für den Moment, in dem jemand die Macht herausfordert. Julian Assange hat das getan und die Wahrheit gesagt. Wenn sie nicht für ihn gelten, dann gelten sie für keinen von uns. Der Gründer von WikiLeaks ist einen Schritt näher an einer Auslieferung in die Vereinigten Staaten, wo er wegen Spionage angeklagt werden würde. Nach jahrelangem juristischem Tauziehen hat die britische Justiz am Mittwoch formell seine Auslieferung an die USA genehmigt. Das Westminster Magistrates Court in London hat offiziell eine Auslieferungsverfügung erlassen. Es liegt an der britischen Innenministerin Priti Patel, diese zu genehmigen. Heute ist der 20. April 2022. Also das ist eine sehr niederschmetternde Nachricht. Eigentlich auch juristisch unbegreiflich und beweist eigentlich nur, dass dies ein absolut politischer Prozess ist, weil das eigentlich mit einem rechtsstaatlichen Vorgang nicht mehr zu erklären ist. Also im Moment sieht das wirklich düster aus für Julian Assange. Und leider bekommt der ganze Fall sehr wenig Aufmerksamkeit aufgrund der Weltlage im Moment. Also die meisten Leute sind konzentriert auf den Ukraine-Krieg und dadurch ist die Lage umso verzweifelter, weil man das Gefühl hat, das wird jetzt einfach so durchgepeitscht und es wird niemandem auffallen. Sehr deprimierend. Julian Assange heiratet Stella Morris in einem britischen Gefängnis. Die Hochzeit fand im Belmarsh-Gefängnis statt, in dem Assange seit 2019 einsitzt. Die Unterstützer des Paares wurden dazu aufgerufen, an einer Solidaritätsmahnwache vor der Einrichtung teilzunehmen. Heute ist der 27. April 2022 und ich habe überraschend einen Anruf bekommen von Stella Morris, oder besser gesagt Stella Assange, so heißt sie heute, weil jetzt ist sie die Ehefrau von Julian Assange. Sie rief mich an und erzählte mir ein bisschen von der Hochzeit. Ich war wirklich überrascht. Ich war eigentlich auch eingeladen zu der Nachfeier, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt selber eine Corona-Infektion und konnte nicht reisen. Und Stella erzählte mir, dass es eine ziemlich steife Angelegenheit war und sie durften noch nicht mal einen Fotografen mitbringen, der irgendwie gescheite Fotos macht, sondern es hat ein Wärter, der normalerweise zuständig ist für Fotos, die gemacht werden, während Häftlingszellen durchsucht werden. Also bei so kleinen Häftlingsrazzien werden auch Fotos, Beweisfotos gemacht und dieser Fotograf eben hat die Hochzeitfotos gemacht. Stella hat mir dann noch erzählt, dass Julian auch noch so Witze gemacht hat darüber, dass ihre Hochzeitsfotos jetzt aussehen werden in der Ästhetik einer Zellenrazzia. Innenministerin Priti Patel hat die Auslieferung des WikiLeaks-Mitbegründers Julian Assange in die USA genehmigt. Eine Entscheidung, gegen die WikiLeaks umgehend beim High Court Berufung einlegen will. 28. November 2022. Man hat schon nicht mehr daran geglaubt, aber heute haben der Guardian, die New York Times, Le Monde, der Spiegel und El País sich endlich zu einer konzertierten Aktion aufgerafft und haben einen Brief veröffentlicht im Namen all dieser Zeitungen und rufen zur Befreiung von Julian Assange auf und dass alle Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen werden. Offensichtlich haben sie endlich begriffen, dass, wenn Julian Assange ausgeliefert wird, eigentlich das Ende von investigativem Journalismus weltweit bedeutet. Und dass sie dann auch selber jederzeit gekidnappt, verschleppt und in ein Gefängnis gesteckt werden können. Heute vor 12 Jahren, am 28. November 2010, haben unsere 5 Redaktionen in Zusammenarbeit mit WikiLeaks eine Serie von Enthüllungsgeschichten veröffentlicht, die weltweit Schlagzeilen machten. Die diplomatischen Depeschen, eine Sammlung von 251.000 vertraulichen Nachrichten des US-Außenministeriums, entlarvten Korruption, diplomatische Skandale und Spionageaffären von internationalem Ausmaß. Die Dokumente zeigten ungeschönt, wie die US-Regierung ihre wichtigsten Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die das Land viele Menschenleben und viel Geld kosten. Und noch immer veröffentlichen Journalisten und Historiker neue Enthüllungen, die auf diesem einzigartigen Dokumentenschatz basieren. Die Anklage gegen Assange ist ein gefährlicher Präzedenzfall und ein Angriff auf die Pressefreiheit. Nach 12 Jahren ist es an der Zeit für die US-Regierung, die Verfolgung von Julian Assange wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente einzustellen. Denn Journalismus ist kein Verbrechen. Die Chefredakteure und Herausgeber von New York Times, Guardian, Le Monde, Spiegel, El País. Anfang Januar 2023 findet das dritte Belmarsh-Tribunal statt. Diesmal in Washington, D.C., im National Press Club. Genau an jenem Ort, an dem Julian Assange 2010 erstmals das Collateral Murder Video der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Erneut eröffnet der kroatische Philosoph Srećko Horvat die Verhandlungen mit einer Rede. Most of the war criminals of these war crimes which you could have seen in Collateral Murder and other publications of WikiLeaks are still free and others are powerful members. Wir versammeln uns heute hier. Zwei Straßen entfernt von uns ist das Weiße Haus. Just 2 blocks away from the White House. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Tribunals werden per Video zugeschaltet. Das Tribunal simuliert symbolisch eine Gerichtsverhandlung, in der bekannte Juristinnen und Juristen, Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten sowie prominente Persönlichkeiten in der Rolle als Ankläger und Zeugen auftreten. Ziel ist es, staatlichen Machtmissbrauch, die Verletzung von Grundrechten und die Einschränkung der Pressefreiheit öffentlich anzuprangern. Expertinnen und Experten legen Beweise vor und schildern Fälle von Menschenrechtsverletzungen und von systematischer Verfolgung von Whistleblowern und Journalisten. Im Zentrum steht natürlich der Fall von Julian Assange. So we are here today among other reasons. Wir sind heute hier, um Präsident Biden an das zu erinnern, was er als Präsidentschaftskandidat 2020 sagte. Mindestens 360 Menschen sind wegen ihrer Tätigkeit als Journalisten inhaftiert. Wir alle stehen in Solidarität mit diesen Journalistinnen und Journalisten. Denn wie Thomas Jefferson 1786 schrieb, unsere Freiheit hängt von der Pressefreiheit ab. Und diese kann nicht eingeschränkt werden, ohne dass sie verloren geht. Das letzte Belmarsh-Tribunal wird im März 2023 in Assanges Geburtsland organisiert. Als Rednerin ist Stella Assange, die Ehefrau von Julian, nach Sydney geladen. Australia has the power to bring Julian home. The Prime Minister. Australien hat die Macht, Julian nach Hause zu bringen. Und daher bitte ich den Premierminister Anthony Albanese, Julians Schicksal in seine Hände zu nehmen, ihn zu uns nach Hause zu bringen und sein Leid zu beenden. And bring him home to us. Bring him home to our kids. Bring him home to me and end his suffering. Die Tribunale und öffentlichen Appelle zeigen offenbar Wirkung. Der australische Premierminister Anthony Albanese äußert im Mai 2023 in der Zeitung The Guardian seine Frustration über den Fall. Es reicht, erklärt Albanese in Bezug auf die Inhaftierung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange, der weiterhin im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London festgehalten wird. Premierminister Albanese offenbarte seine Frustration darüber, dass bislang keine diplomatische Lösung für die Inhaftierung von Julian Assange gefunden wurde und betonte, dass er über die Gesundheit des 51-Jährigen besorgt sei. 9. Juni 2023. Ein Londoner Gericht hat genehmigt, dass Julian Assange in die USA ausgeliefert werden darf. Seine Frau Stella Assange hat angekündigt, dass sie ein letztes Mal in Berufung gehen wird. Sollte diese letzte Berufung auch scheitern, dann wird der Fall sehr wahrscheinlich noch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verhandelt werden. Das kann sich alles eigentlich noch sehr lange ziehen. 21. Februar 2024. Die Anhörung, also die letzte Anhörung vor dem Londoner High Court, endete ohne Urteil. Die zuständigen Richter werden es frühestens im März bekannt geben. Dabei geht es um die Frage, ob Assange ein volles Berufungsverfahren zusteht. Für ihn wäre es die letzte Chance, sich vor einem britischen Gericht gegen seine Abschiebung zu wehren. 26. März 2024. Das neueste Urteil am britischen High Court. Assange darf nicht sofort an die USA ausgeliefert werden. Sein Schicksal bleibt also in der Schwebe. Der High Court in London verlangt von den USA vor seiner Auslieferung Zusicherungen, dass Julian Assange Recht auf Meinungsäußerung gewahrt bleibt und dass ihm nicht die Todesstrafe droht. 11. April 2024. Die Zeit berichtet, dass US-Präsident Joe Biden möglicherweise auf eine Strafverfolgung von Assange verzichten will. Als er von Journalisten darüber ausgefragt wird, sagt er: Wir denken darüber nach. 'Julian Assange verlässt das Vereinigte Königreich. Nach einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium. Julian Assange wurde aus einem britischen Gefängnis entlassen und wird voraussichtlich ein Schuldbekenntnis wegen Verstoßes gegen das US-Spionagegesetz ablegen. Im Rahmen einer Vereinbarung, die es ihm ermöglichen würde, in seine Heimat Australien zurückzukehren. Der 52-jährige Assange stimmt zu, sich in einem Anklagepunkt schuldig zu bekennen: der Verschwörung zur Beschaffung und Offenlegung von geheimen US-Verteidigungsdokumenten. WikiLeaks veröffentlichte in den sozialen Medien ein Video, das zeigt, wie ihr Gründer am Montagabend am Londoner Flughafen Stansted ein Flugzeug besteigt. Der australische Premierminister Anthony Albanese bestätigte, dass Assange das Vereinigte Königreich verlassen hat. Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, erklärt Julian Assange vor einem US-Gericht auf einer der Inseln der nördlichen Marianen, dass er sich in einem Anklagepunkt schuldig bekennt: Verstoß gegen den Espionage Act. Unmittelbar danach setzt er seinen Flug nach Australien fort, wo er am Abend gegen 19.30 Uhr als freier Mann in Canberra landet. Ich bin in Kontakt mit seiner Frau, Stella. Sie hat mir auch ein Foto geschickt, auf dem er mit ihr am Strand ist mit den Kindern. Julian Assange ist also frei jetzt. Aber ist er gebrochen? Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, gab seine erste öffentliche Erklärung seit seiner Freilassung aus einem britischen Gefängnis. Er sprach vor dem Ausschuss für Menschenrechte des Europarats in Straßburg, Frankreich. I wish to express my deepest gratitude to this assembly, to the Conservatives, Social Democrats, Liberals, Leftists, Greens and Independents who have supported me throughout this ordeal, and to the countless individuals who have advocated tirelessly for my release. Ich möchte dem Europarat meinen tiefsten Dank aussprechen, an Vertreterinnen und Vertreter der Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen, Linken, Grünen und Unabhängigen, die mich während dieses gesamten Leidenswegs unterstützt haben, sowie an die unzähligen Menschen, die unermüdlich für meine Freilassung kämpften. Es ist ermutigend zu wissen, dass in einer Welt, die oft durch Ideologie und Interessen polarisiert ist, das gemeinsame Engagement für den Schutz grundlegender menschlicher Freiheiten bestehen bleibt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung steht an einem dunklen Scheideweg. Ich fürchte, dass es zu spät sein wird, wenn selbst Institutionen wie die Parlamentarische Versammlung des Europarats nicht erkennt, wie ernst die Lage ist. Wir sollten uns daher alle verpflichten, unseren Teil dazu beizutragen, dass die Suche nach Wahrheit weiterlebt und dass die Stimmen der vielen nicht durch die Interessen der wenigen zum Schweigen gebracht werden. Julian Assange, der letzte Akt. von Soran Solomon. 3. Oktober 2024, ich sitze im Zug. Und gestern hat der Europarat Julian Assange als politischen Gefangenen eingestuft. Wahnsinn. In einer Resolution verwies die Parlamentarische Versammlung des Rats in Straßburg auf die schweren Vorwürfe der USA gegen Assange mit einer möglichen lebenslangen Haftstrafe für etwas, ich zitiere, das im Wesentlichen aus der Sammlung und Veröffentlichung von Nachrichten bestand. Julian war also jetzt auch amtlich politischer Gefangener. Eine Nachricht, die eigentlich auf die Titelseite aller Zeitungen gehört. Aber die großen Medien haben das entweder sehr diskret veröffentlicht oder ganz ignoriert. Mit Angela Richter, Renata Avila, Jacob Applebaum, Srećko Horvat, Stella Assange und Julian Assange. Stimmen: Gabor Biedermann, Josefine Köhler, Markus Michalski, Udo Rau, Barbara Stoll, Frauke Vetter. Ton und Technik: Claudia Peike und Boris Kellenbenz. Musik: Dizzy Krisch. Hospitanz: Ilja Morgenstern. Regie: Der Autor. Redaktion: Christian Lerch. Produktion: Südwestrundfunk 2025.